Der Begriff Cultural Appropriation bzw. kulturelle Aneignung wird von einigen Leuten tatsächlich in den wildesten Zusammenhängen unironisch verwendet. Ich persönlich kann mit dem Konzept eigentlich relativ wenig anfangen, aber da ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen möchte, habe ich mir ein Video von Riot Schminke angesehen, in dem sie sagt, was an kultureller Aneignung alles mega blöd ist. Also, erstmal zur Klärung, über was wir hier genau reden. Als kulturelle Aneignung werde ich jetzt hier in diesem Video den quasi Vorgang bezeichnen, in dem eine dominante Gruppe, und zwar damit meine ich eine weiße Gruppe, Symbole, also zum Beispiel Musik, kulturelle Identifikationsmerkmale und so weiter, aus einer weniger privilegierten Gruppe nimmt. Ah ja, eine interessante, schwammige und auch etwas rassistische Definition. Immerhin benutzt ihr Weiß als Synonym für Dominanz. Und um nochmal zu veranschaulichen, was das genau bedeutet. Falls sich also unter meinen Zuschauern weiße Menschen befinden, was statistisch gesehen ziemlich wahrscheinlich ist, sollten diese sich unbedingt über Folgendes im Klaren sein. Ihr hört gerne Hip-Hop oder Rap vielleicht sogar selbst? Kulturelle Aneignung. Ihr guckt gerne Animes oder zeichnet vielleicht sogar selbst? Kulturelle Aneignung. Ihr habt einen YouTube-Channel und tragt in Videos eine Maske, wie es bei den indigenen Völkern der Feuerlandinsel üblich war? Kulturelle Aneignung. Ganz zu schweigen von den vielen Karnevalskostümen, die häufig schon von Kindern getragen werden. Alles ein schlimmer Fall von kultureller Aneignung. Dann kommen wir zu Problem Nummer 1. Das ist folgendes. Und zwar habe ich als privilegierte weiße Person die Möglichkeit, mich mit etwas Traditionellem zu schmücken. Sozusagen, also nehmen wir mal vielleicht ein Sombrero oder ein Bindi. In der Regel gelte ich damit irgendwie als kreativ und außergewöhnlich und irgendwie edgy und ich falle auf und es ist irgendwie cool und so, ja. Während die Menschen, die das irgendwie, die über die wahre Bedeutung tatsächlich Bescheid wissen, die sich dahinter verbirgt und die das tragen, weil es irgendwie zu ihnen gehört, zu ihrer Kultur gehört, zu ihrer Geschichte gehört, in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch so als eher so ein bisschen primitiv angesehen werden oder als rückständig. Was? Wer denkt denn bitte ernsthaft so? Ich meine, wenn ich dich mit einem Sombrero sehen würde, würde ich weder automatisch denken, boah, ist die cool, noch würde ich bei einem Mexikaner direkt denken, boah, ist der primitiv. Problem Nummer 2, Stereotypisierung und Exotisierung. Meistens sind die Merkmale, die man benutzt, so die Accessoires, die man benutzt und trägt, ziemlich platte Klischees, was dazu führt, dass ich einfach nur eine Gruppe von Menschen auf einzelne Gegenstände, auf einzelne Merkmale reduziere und das zu ihrem absoluten Identitätskern quasi mache und sie nichts anderes sind als dieses Klischee. Hey, ich bin absolut beeindruckt davon, wie nachvollziehbar du hier deine Gedankengänge aufzeigst und mittels sachlicher Argumente deinen Standpunkt festigst. Ernsthaft, bleiben wir mal bei deinem Sombrero-Beispiel. Welcher Mensch mit einem IQ über 3 denkt wirklich, dass diese Kopfbedeckung der Identitätskern aller Mexikaner ist und sich ihr gesamtes Leben quasi nur um diesen heiligen Hut dreht? Du selbst scheinst diesen Gegenständen so viel Bedeutung beizumessen und hast Probleme zwischen Äußerlichkeiten und Identitätskern einer Kultur zu unterscheiden. Dazu möchte ich auch kurz sagen, dass das keine Hommage ist, wenn man sich auf diese Art und Weise mit etwas schmücken möchte, weil es einfach nur offenbart, dass man sich nicht auskennt und in der Regel auch keinen Respekt davor hat. Wie viele Fehlschlüsse du aus einem simplen Gegenstand ziehen kannst, ist schon beeindruckend. Wenn Snoop Dogg zum Beispiel eine Lederhose trägt, empfinde ich das ehrlich gesagt schon als amüsante Hommage und unterstelle nicht, dass er sich nicht auskennt oder einen Mangel an Respekt zeigt. Und das, obwohl er aufgrund seines Bekanntheitsgrades und finanziellen Status wesentlich privilegierter ist als ich. Auch, dass er Bürger eines Landes ist, das gegen mein Heimatland vor 72 Jahren mal einen Krieg gewonnen hat, führt bei mir nicht dazu, dass meine Gefühle plötzlich sonderlich verletzt sind. Aber hey, wenn man Lust hat, kann man sich natürlich über alles aufregen. Punkt 3. Ungenauigkeit. Was ganz gerne gemacht wird, irgendetwas als afrikanisch zu bezeichnen. Und jetzt überlegt doch mal bitte kurz, also ich meine, schaut euch mal auf einem Atlas an, wie groß Afrika, übrigens ein Kontinent, kein Land, ist, und schaut euch im Vergleich dazu Europa an. In Afrika oder Asien oder Südamerika zum Beispiel gibt es ein riesiges Spektrum an Kulturen. Man kann es nicht runterbrechen auf einen einzigen Begriff. Neulich habe ich Kekse gegessen. Und wisst ihr, wie die hießen? American Style Chocolate Chips Cookies. Guckt euch mal an, wie groß Amerika, übrigens ein Kontinent, kein Land, im Atlas ist und dann überlegt mal, wie unterschiedlich dort die Kekskultur sein kann. Man kann es nicht runterbrechen auf einen einzigen Begriff. Meine Güte, Riot Schminke, ich hoffe, du siehst, worauf ich hier hinaus will. Produktnamen sollen eben möglichst eingängig sein und sie haben in keiner Weise den Anspruch, ein Facettenreichtum von kulturellen Feinheiten wiederzugeben. Solche Vereinfachungen finden nicht nur in Bezug auf Afrika statt und sie sind auch kein Zeichen von fortgesetztem Kolonialismus. Jetzt brauche ich erstmal etwas Nervennahrung. Vielleicht ein paar Asia-Chips. Problem Nummer 4, die Zielgruppe. Für wen ist das hier gedacht? Für Weiße, für Leute wie mich ist dieses Ding hier gedacht. Damit ich mich damit schmücken kann und so einen Hauch von Afrika mit mir herumtragen kann, während es in der Drogerie praktisch kaum Foundation, zum Beispiel, für schwarze Frauen gibt. Wenn White Schminke so von Afrika auf schwarz kommt, sollte sie vielleicht nochmal ihren Punkt 3, Ungenauigkeit, anschauen. Weißt du, woran es liegen könnte, dass es in Deutschland tendenziell mehr Schminkprodukte für hellhäutige Menschen gibt? Weil es in Deutschland tendenziell mehr hellhäutige Menschen gibt. Das ist ein klassischer Fall von Angebot und Nachfrage. Es gibt immer noch rassistische Politik, es gibt immer noch Racial Profiling, es gibt immer noch die dümmsten Vorurteile, mit denen Menschen, die nicht so aussehen wie ich, die nicht weiß sind, jeden Tag konfrontiert werden. Ist dir bewusst, dass du selbst eine rassistische Unterteilung betreibst, wenn du sagst, dass bestimmte Gegenstände und Kulturen exklusiv für bestimmte Rassen zugänglich sein sollten? Ähnlich wie beim von dir kritisierten Racial Profiling misst du der ethnischen Zugehörigkeit einen großen Wert bei. Du stigmatisierst Weiße und bedienst Vorurteile. Am Abschluss würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, dass es nicht zwangsläufig, wenn man Symbole einer anderen Kultur benutzt, kulturelle Aneignung ist und es nicht zwangsläufig rassistisch ist. Sagen wir, ich werde jetzt von einer Freundin in Indien auf eine traditionelle Hochzeit eingeladen und ich nehme da mit an diversen, also ich nehme an diversen Bräuchen teil und trage die Kleidung, nehme auch an diesem Henna-Ritual teil und so weiter und so fort. Ich werde dazu eingeladen, mitzumachen. Das ist keine kulturelle Aneignung. Wir sind auf einer gleichen Ebene. Aha. Brauche ich also die Erlaubnis von einer Einheimischen, oder wie? Und die spricht dann stellvertretend für alle, oder was? Und bin ich dann auch mit allen Indern auf einer gleichen Ebene? Ganz ehrlich, wie hier die Grenze zwischen akzeptabler Vermischung und kultureller Aneignung gezogen wird, ist schon willkürlicher als die Vergabe der mündlichen Noten meines alten Geschichtslehrers. Aber Freunde, es wird noch besser. Wenn ich jetzt aber sage, geil, ich finde mexikanisches Essen voll super, ich mache jetzt mal eine Kette auf und verkaufe Burritos und Guacamole und sonst nichts, setze allen meinen weißen Mitarbeitern irgendwelchen angeblich mexikanischen Hüte auf den Kopf und verdiene mir einen Arsch voll Geld. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist auch, ja, das ist auf jeden Fall auch eine fiese Form der Kommerzialisierung und das ist auf jeden Fall auch rassistisch. Wow, wow, wow, wow, wow. Und was hast du eigentlich immer mit den Weißen? Weiße Mitarbeiter, weiße Privilegien, weiße Dominanz und so weiter. Wären schwarze Mitarbeiter mit Sombreros für dich okay oder asiatische? Stell dir mal bitte eine Frage. Was ist rassistischer? Ein deutscher durchschnittlichen Phänotyps, der die mexikanische Kultur und ihr Essen liebt und deswegen ein Restaurant eröffnet, in dem es die traditionelle Landesküche gibt und sich die Mitarbeiter auch traditionell kleiden oder die Vorstellung, dass jemand aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft nicht in seinem Wunschberuf arbeiten darf. Insgesamt gesehen muss ich sagen, dass ich, nachdem ich das Video von White Schminke gesehen habe, dem Konzept der kulturellen Aneignung noch kritischer gegenüberstehe als zuvor. Wer sich darüber aufregt, dass ein Sombrero-Träger die falsche Hautfarbe hat, sollte sein eigenes Menschenbild nochmal überdenken. Denn anhand der Abstammung eines Menschen diktieren zu wollen, wie er sich zu verhalten hat, zeugt in meinen Augen von einer überheblichen und verachtenswerten Einstellung. Also Freunde, ich werde mich jetzt erstmal in mein Haus, welches übrigens im sogenannten European Style erbaut wurde, zurückziehen, um mich von Riots Video zu erholen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, bleibt logisch.